Folge 57. Nudeln mit Ketchup. Das Vorwort. Lange ist es her gewesen, zumindest für uns beide, dass wir uns mal wieder hier versammeln beim Langeweile-Podcast. Einschalten und abschalten mit Thorsten und mit Jona. Jona, du bist doch auch hier, oder? Ich bin auch da, ja. Es hat so ein bisschen Lagerfeuer-Atmosphäre. So fünf Leute sitzen zusammen an einem Ort und hören die Geschichten zu. Aber zu unterschiedlichen Zeitpunkten in ganz Deutschland verteilt. Ja, aber halt trotzdem auch nur fünf. So, also. Aber dafür seid ihr fünf ganz, ganz, ganz, ganz, ganz besondere Leute. Na, ich weiß nicht. Wenn die Leute nichts bei iTunes oder so schreiben, dann fuckt mich das auch wieder ein bisschen ab, ehrlich gesagt. Nee, ist doch wirklich so. Guck mal, der Podcast hier ist for free. So, wir setzen uns jede Woche hier hin, recherchieren, schreiben die ganze Zeit irgendwelche Sachen auf, die uns auffallen so in der Woche. Und dann, was macht ihr? Ihr hört, ihr setzt euch hin, futtert hier irgendwie einen Kinderpinguin, hört euch den Scheiß an, aber dann nicht mal irgendwie eine iTunes-Rezension oder sowas. Finde ich ein bisschen scheiße, ganz ehrlich, ich bin ein bisschen enttäuscht. Boah, jetzt willst du direkt hier mit so einem Downer starten? Ja, will oder? Ich. Nee, du musst die Leute auch erziehen, ein bisschen. Keine Ahnung. Ja. Es zumindest probieren. Hey, weißt du, wer jetzt auch einen Podcast hat? Erzähl. Die Bundespolizei. Oh, ja, warum? Es ist so weit gekommen. Wirklich jeder verfickte. Okay, warte mal, das darf ich. Das darf ich gar nicht sagen. Das darf ich. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Aber jeder hat wirklich einen Podcast heutzutage. Wenn selbst die Bundespolizei, wobei die sind ja auch immer. Na gut, die haben auch, weiß nicht. Wann gab es zum ersten Mal Rap in Deutschland? Und wann hat die Bundespolizei für sich Rap entdeckt? Weißt du? Es gab mit Sicherheit schon irgendwelche peinlichen Bewerbungssachen oder sowas, wenn irgendwie. Genau, aber das ist die Bundespolizei, die macht doch jetzt auch, oder hat in den, weiß nicht wann, 2000ern oder sowas, Werbung gemacht mit irgendwelchen Rap-Songs und sowas. Was ja, halt das meine ich. Super peinlich ist, so einfach 20 Jahre zu spät und richtig uncool. Und jetzt kommen die an mit Podcasts. Ich weiß nicht, ist Podcast jetzt noch cool? Auf jeden Fall auf ihrem Titelbild halten die ihr Mikrofon alle so wie so eine Waffe. Cool. Oh Gott, ja. Das, oh Gott, ach du Scheiße. Ja. Hast du da mal reingehört? Nee, ich habe tatsächlich noch nicht reingehört. Das war mir zu heiß. Das hat ein heißes Pflaster. Zu gefährlich. Stand denn irgendwie was in der Beschreibung oder so, wo man raushören konnte, worüber die überhaupt? Worüber werden die? Die sprechen wahrscheinlich über die ganz fantastische Ausbildung bei der Polizei und über, darüber, dass es keine Rechten bei der Polizei gibt oder sowas. Also ich, ohne Witz, ich finde das an sich eigentlich ziemlich spannend. Aber was, wenn die das halt wirklich so. Oder nein, wenn als Podcast, so wenn die das machen. Ich glaube, da kann man viele coole Sachen rausmachen. Aber wenn die halt so ein hier kommen zur Bundespolizei und macht deine Ausbildung, denn wir sind die Allercoolsten, dann hast du halt verloren. Dann kannst du es auch direkt sein lassen. Vor allem ist das das, was Horst Seehofer meint mit stärkere innere Sicherheit. Leute, ganz kurz: Bundespressekonferenz. Ja, wir haben jetzt auch einen Podcast. Wir haben jetzt einen Podcast für die Polizei an den Start gebracht und die Grenzen sind sicher. Wer ist denn der Seehofer für die Bundespolizei zuständig? Ja, ne? Oder als Innenminister? Das weiß ich nicht ganz genau. Oder ist das sogar Verteidigungsministerium? Nee, Verteidigungsministerium ist wahrscheinlich nur Bundeswehr. Bundeswehr, ne? Ich glaube, das ist wer innere Sicherheit ist. Ist bestimmt Bundespolizei, doch, kann ich mir schon. Ja gut, ob da jetzt die von der Leyen oder Seehofer sitzt, ich glaube, bei beiden habe ich nicht so richtig das Vertrauen. Ja, nee, von der Leyen ist doch jetzt, die ist doch weg. Die ist doch jetzt in nee, der stimmt. EU. Die haben doch jetzt wer ist denn AKK-47 ist genau. Am Start. Die Battlesaarländer, die kommen doch aus dem Saarland, oder? Die AKK? Ja, AKK jetzt. Ach, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht mal, wo das Saarland liegt, ehrlich gesagt. Gibt es das überhaupt? Ist das sowas wie Bielefeld, was einfach, worüber alle drüber reden, aber es gar nicht gibt? Bielefeld, das stimmt. Ich weiß auch nicht, wo Bielefeld liegt. Ich weiß nicht, wo irgendetwas liegt. Das ist wirklich schlimm bei mir irgendwie. Ich weiß, wo Bremen liegt. Ich weiß, wo alle Orte liegen, in denen ich mal war. So, also Bremen, Leipzig, Salzgitter, Braunschweig. Wunderschön. Das weiß ich. Also, das, ja, warte, das ist alles, ja. War der nie irgendwie früher mit der Family im Urlaub oder so? Dänemark. Du weißt, wo Dänemark liegt? Okay, das ist schon mal gut. Ja, überhalb von Deutschland. Aber Dänemark ist eigentlich ein schönes Land. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran so erinnern kannst. Das ist viel zu lange her. Das war noch so zu Jübsheft-Zeiten, weißt du? Oh Gott, was ist das, ein Jübsheft? Das Jübsheft? Kennst du das nicht? Nee, ich habe mir früher immer die Computerbildspiele gekauft, wo es dann umsonst Demospiele und PC-Spiele gab. Aber kennst du nicht die Jübs-Zeitschrift? Das ist ja eigentlich, ist es sogar noch vor meiner Zeit, als sie noch so richtig groß war. Aber damit, es ist halt sowas wie die Mickey Maus, nur in noch mehr so irgendwelche coolen Spiele oder so. Ich weiß noch, damals in Dänemark, als ich da war, ich war super jung, ne? Da muss ich irgendwie 6 gewesen sein oder so, oder 7 oder noch jünger, keine Ahnung. Muss ich mir vorstellen, als du 6 warst, da war ich schon 11. Ja, krass, ne? Aber da war in diesem Jübsheft war so ein Heißluftballon drin. Nee, fuck, wie heißt das? Nicht ein Heißluftballon, sondern die länglichen Heißluftballons. Luftballon? Kondom? Ein Luftkondom? Nein, ein Zeppelin, so ein fucking Zeppelin war da. So, und da war da halt ein Zeppelin drin. Und dann konntest du halt einfach die so einen riesigen, also wirklich einen riesigen Zeppelin aufblasen. War vielleicht auch nur riesig, weil ich super, super klein war. Aber trotzdem war es sehr, sehr cool. Nicht schlecht. Du hattest doch letztes Mal erzählt, dass du dir so eine Spar-App runtergeladen hattest oder beziehungsweise eine App, wo du quasi deine ganzen finanziellen Transaktionen eigentlich für einen Monatsbeitrag, von 50 Euro im Monat kannst du da deine Finanzen überblicken. Kleiner Scherz. Nee, sag mal, also bringt das wirklich irgendwie was? Bestimmt. Weiß ich nicht. Nein, führst du es überhaupt? Nein. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich jetzt mal so nach 2-3 Wochen dann vielleicht so ein Resümee irgendwie von dir höre, wo es dann heißt, ja, habe ich angefangen, aber irgendwie, hast du nicht gesehen. Du hast es wahrscheinlich genau einen Tag gemacht und seitdem die App nie wieder benutzt. Nee, ich habe es eingetragen. Vielleicht benutze ich es nochmal, wenn sich nochmal was verändert oder sowas oder wenn es nochmal wichtiger wird, keine Ahnung. Hey, wenn diese Folge 500 Leute hören, dann gibt euch Jonah nächste Woche einen ein Rückblick. Weißt du, was ich mir auch geholt habe? So eine App, wo du halt so Gewohnheiten für dich in deinem Leben installieren kannst. Oh Gott. Habe ich auch einfach nur runtergeladen, weil ich dachte, heißt das Wecker oder? Was? Heißt die App Wecker? Du meinst Aufstehen als Gewohnheit oder was? Das ja, mache ich Beispiel. Schon noch, ja. Ist bestimmt auch ein Wecker installiert, aber es ist halt sowas, dass du dann eintragen kannst, ja, ich mache jeden Tag mindestens 5-mal Sport, so, esse nur noch gesund und der erinnert dich halt immer daran, ne? Ach, für die Überperformer. Genau, dass du halt schön die ganze Zeit immer am Hasseln bist und hier das Bruttosozialprodukt mal ordentlich vorantreiben kannst. Habe ich mir auch installiert und habe aber nicht eine einzige Sache da eingetragen, weil ich genau wusste, ich mache das eh nicht. Und ich habe da auch gar keinen Bock drauf. Also mittlerweile, früher habe ich wenigstens noch so getan, als hätte ich Lust, Sport zu machen und als wäre das etwas, was ich tun müsste und habe es dann am Ende doch nicht getan oder halt sehr schnell wieder aufgehört. Aber mittlerweile bin ich wirklich am Punkt, wo ich einfach denke, ja, fuck it, so, das ist einfach nichts für mich. Also Sport oder generell irgendwie jetzt gesund leben und irgendwie, weiß nicht, im Monat irgendwie Gitarrenunterricht führen oder sowas. Keine Ahnung, ich bin einfach raus irgendwie. Keine Ahnung, man wird auch alt, man hat auch nicht mehr, guck mal, wenn du Anfang 20 bist, sowas, ne, dann kannst du noch irgendwie, dann fängst du an zu malen und dann 10 Jahre später bist du halt einfach Picasso 2.0, so, bist richtig krass. Aber ey, die Zeit ist bei mir vorbei. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Wird 23 jetzt. Und da die Zeit kostbar ist, würde ich sagen, fangen wir doch am besten mal an hier mit unserem wunderschönen Langeweile-Podcast. Einschalten, abschalten und jetzt gibt's eine Stunde lang richtig coolen, super tollen. Mach nicht irgendeinen verfickten Claim, den wir uns irgendwann mal nebenbei ausgedacht haben und präsentiere den hier, als hätten wir da ein eigenes Marketing-Team drauf arrangiert. Was soll denn die Scheiße? Ja, okay. Du bleib dran, Dominus. Kapitel 1. Ich hab's so im Urin. Und damit wären wir auch schon bei unserer ersten Rubrik, die wir hier in diesem Podcast haben. Wir gucken, was in der letzten Woche so Fantastisches, Wunderbares, Komisches, Seltsames passiert ist auf dieser Welt. Mal schauen, weiß nicht, wie ganz kurz vorab, kurze Podcast-Evaluation. Was hältst du eigentlich von der Rubrik? Gefällt sie dir bisher? Also ich finde die eigentlich an sich gar nicht so schlecht, vor allem, weil es sehr viel Spaß macht, durch irgendwelche Schundseiten sich durchzustalken und zu gucken, wie dumm Leute eigentlich sind. Du recherchierst deine News immer auf Pornhub oder was? Ja, da kommen die meisten Geschichten her, wie man das in den letzten Tagen, Wochen. Das ist tatsächlich unscheiß. Pornhub ist tatsächlich manchmal so ein bisschen so wie so ein News-Ticker, weil du kannst du kannst ja bei Pornhub, zumindest auf dem Handy, Achtung, Pro-Tipp, Pro-Tipp. Auf dem PC geht das nicht, aber auf dem Handy, wenn du da bei Pornhub oben draufklickst, auf die Suchzeile, dann zeigt er dir die Trends an. Also was gerade trendet, was gerade am meisten gesucht wird. Und dann sind, angesagt. Genau. Und wozu wichsen sich die meisten was? Exakt. Und dann sind da halt tatsächlich manchmal gesellschaftlich relevante Ereignisse drin. Also irgendwelche Porno-Videos natürlich, aber halt von irgendwelchen Promis oder sowas zum Beispiel, ne? Weißt du, also so. Gesellschaftlich relevant. Naja, gut, okay, das steht jetzt nicht drin, dass Deutschland nicht am Golfkrieg der US teilnimmt oder sowas. Das steht da jetzt nicht, aber halt so ein bisschen Gossip oder sowas, keine Ahnung. Ja, was hast du denn mitgebracht? Ich habe erstmal einen kleinen Quickie. Das ist gut. Nur eine Überschrift, viel mehr ist da nicht, ne? Aber ich fand es eigentlich ganz interessant und zwar. Bitte frag nicht viel dazu. Überraschung. Ja, so. Also, eine Studie, die sagt nämlich, dass 28% der Lieferjungen und Liefermädchen, also der Lieferdienste, 28% davon, die naschen etwas von deinem Essen, während sie es liefern. Aber, Moment mal, also jetzt sowas wie Lieferhelden.de oder Zalando, wie heißen die denn? Zalando, knabbern an deinem Hosenbein. Ich meine hier die Boys und Girls, die da auf ihren Fahrrädern unterwegs sind, in Lieferheld, Orange oder Pink. Durst Express bestimmt auch. Klauen die dir eine Rolle Klopapier. Gemeine Viecher. Huh. Aber fand ich ganz interessant. Alle Lieferanten, du meinst jetzt nicht nur Futter, Ahnung. Sondern Na, bestimmt nur Futter. Also, dass die irgendwie, weiß nicht, eine Salami-Stiebitzen oder sowas von deiner Pizza. Das kann ja schon sein. Also ich muss zugeben, bei einer Pizza, da wird es doch auffallen, wenn irgendwie so eine Schnitte fehlt. Ja gut, wenn ein ganzes Stück fehlt, ja, klar. Aber wenn du nur, guck mal, also würdest du das nicht auch machen? Weil ganz ehrlich, ich würde es auch machen. Ich würde auch, wenn ich da eine Pizza habe, würde ich auch mal, wenn ich jetzt Fleisch essen würde, was ich ja nicht tue, aber dann würde ich auch mal so eine Salami-Stiebitzen und die mal schön in meinen Mund reinwerfen. Kann man schon mal machen, oder? Ja, eigentlich schon. Das fällt doch nicht auf. Also das ist auch nicht, ist jetzt auch nicht so schlimm. Wer schneidet vorher deine Hände, wenn du noch nett bist? Ich glaube, da sind wir schon wieder arg schnell an dem Thema von letzter Woche dran, wo die eine Frau da im Supermarkt das Eis abgeleckt hatte und jetzt für, keine Ahnung, 20 Jahre also angeklagt wurde. Du meinst, es ist hart illegal, oder was? Dass man wirklich mit 20 Jahren In Amerika zumindest. Ja. In Amerika zumindest. Ja gut, kann sein. Aber würdest du das nicht machen? Würdest du den nicht? Es kommt drauf an, was es ist. Also bei einer Pizza würde ich das, glaube ich, nicht machen. Aber wenn du zum Beispiel die Pizza-Brötchen bestellst. Vom Salat nimmst du einfach nur hier diese Brot-Krokant-Ecken. Oh ja, das auf jeden Fall. Die einfach rauspflücken, einfach nur so das Beste, wo du weißt, okay, ich mag das, aber der andere, der hat das eh nur bestellt, damit er den Mindestbestellwert erreicht. So, das nimmst du einfach raus und das schnabulierst dann schon mal weg, ganz locker. Safe, auf jeden Fall. Nee, bei mir wäre es als erstes. Bruder, Alter, hast du den fucking Kollege-Alpha-Kurs belegt oder was? Ey, nein, ohne Witz, da müssen wir später auch noch drüber reden. Ich bin völlig im Alpha-Modus. Oh nein. Gestern Abend, ich hab mir Sachen angeguckt, Alter, ich bin weggeflogen. Aber egal. Ich würde mir auf jeden Fall als Alpha Safe Pizzabrötchen stehlen. Ja, oder halt so ein Strohhalm oben reinstecken und dann ausschlürfen. So. Oh, jo. Weißt du, so, ist ja nicht viel, nur so 50 Milliliter nur so. Ja. Geht auf jeden Fall klar. Deswegen, ich bezahle ja auch immer mit PayPal, damit ich denen halt kein Trinkgeld geben muss. Weißt du? Das ist super clever. Du bist ein richtig cleverer Boy. Ich bin ein richtig cleveres Arschloch. Ja. So ungefähr wollte ich es ausdrücken. Aber es ist wirklich clever, oder? Weil du musst halt dann nicht mehr, also sonst musst du denen ja immer Bargeld geben. Und klar, dann gibst du denen auch Trinkgeld. So. Aber wenn du das vorher schon mit PayPal bezahlt hast, dann sehen die auf ihre Rechnung, ist schon bezahlt. Okay, dann sagst du, hey, danke für die Pizza und tschüss. So, und dann haust du die Tür denen vors Gesicht. Aber tatsächlich hat eine Arbeitskollegin letztens mir erzählt, dass sie auch immer mit PayPal bezahlt bei so Lieferdiensten. Und sie gibt denen trotzdem Trinkgeld. Oh Gott. Ja, und seitdem fühle ich mich ein bisschen schlecht. Aber das ist auch, also weiß nicht, wie viel Trinkgeld gibst du sonst irgendwie? Keine Ahnung. Ja, es kommt immer drauf an, was es ist. Also, sag ich mal, wenn du im Restaurant sitzt und dann ist, keine Ahnung, dann kostet es. Ich meine jetzt schon, aber sag also mal. Liefern. Sag mal bei einem Lieferdienst. So, du hast dir eine Pizza bestellt für 11 Euro. Wie viel Trinkgeld? Ich muss zugeben, es ist lange, also wirklich lange, mit Sicherheit 2-3 Jahre, dass ich mir wirklich eine Pizza bestellt habe. What? Warum? Weil ich immer losgehe in das Restaurant meines Vertrauens und mir da die Pizza selber abhole. Das geht es zum einen schneller um die Ecke? Und du bist halt auch, ja, es wirklich ist um die Ecke, okay. Keine Ahnung. So, ich sag mal so 400 Meter, 300 Meter. Ja, und okay, das wäre mir schon zu viel. Ja, also aber wenn ich Schuhe halt anziehen muss und nicht barfuß einfach mal schnell rüberwatscheln kann, dann würde ich mir schon denken, okay, bestell ich. Nee, also für mich ist das ausschlagende Argument einfach, dass ich die Sachen viel schneller habe. Wenn ich dann irgendwie einfach anrufe und sage, ne, hier, keine Ahnung, sag ich mal Margarita, dann ist das innerhalb von 10, 15 Minuten fertig. Und wenn ich sage, ja, bitte einmal liefern, die drei Pizzen, dann dauert es halt eine Dreiviertelstunde. Ja, teilweise, du musst halt rausgehen. Immer, weißt du, es ist bei mir halt dieses Effort machen, dieses Aufstehen und Bewegen, was ich halt auf jeden Fall vermeiden möchte, weil sonst könnte ich halt auch einfach kochen. Also ganz ehrlich, so, dann sparst du Geld, hast du sogar was fast noch Besseres zu essen oft, weil wenn du jeden Tag Pizza futterst, hast du auch irgendwann keinen Bock mehr. Dann freust du dich auch mal über selbstgekochte Nudeln mit irgendeiner leckeren Soße. Aber genau das ist ja das, was du vermeiden willst. Du willst ja vermeiden, irgendwie dir Mühe zu geben mit dem Leben. Sondern einfach nur rumliegen und so wenig anstrengend wie möglich. Ja. Ne, ist doch so, oder nicht? Oh, wie so ein Faultier, wie so eine Schildkröte. Alles ganz, ganz langsam und von allem extrem wenig. Ja, aber halt gar nicht. Egal, auf jeden Fall, jetzt sag mir mal, wie viel Trinkgeld würdest du bezahlen? Ach, genau, stimmt. Ja, also ich glaube, also, wenn ich wirklich mir was liefern lassen würde, ich glaube, ich bin da so ein Allmann und runde immer auf. Okay. Wenn das genau 9,20 Euro kostet, dann wird es 10 Euro für mich sein. Wenn's, exakt, und genau da ist das Problem, weil es sind immer so Beträge um die 50 Cent, so manchmal auch um 20, 25 Cent, was man dir halt dann als Trinkgeld gibt. Und du kannst nicht. Du hast mit PayPal bezahlt, da ist deine Pizza und dann drückst du den 5 Cent in die Hand. Das ist auch scheiße, irgendwie für alle dann. Aber viel mehr will ich denen auch nicht geben. Alter, das ist noch mehr Asshole-Move, wenn du dann sagst, oh, ich hab da noch was. Und dann denkt der Typ, ja, okay, geil, krieg ich irgendwie einen Euro oder sowas. Ne, muss ja nicht mehr sein. Und dann kommst du wieder und gibst den so ganz wirklich, als wärst du ein richtig gütiger Mensch, der Beste, als wärst du Jesus. Ja. Drückst ihm dann so 5 Cent in der Hand. Ganz kurz, ich hab da noch was. Gehst zurück zu deiner Garderobe, holst so einen richtig alten Schlüssel aus, gehst mit ihnen in den Keller, wühlst da alles rum und dann holst du dir deine 5 Cent raus. Oder er denkt sich, hier ist er ja. Oh, was kriege ich, eine PlayStation 4? Nein, du kriegst einen Cent und jetzt verpiss dich. Boah, das ist schon echt hart asozial. Naja. Gut, wie viel Prozent hast du gesagt? 28? 28% der Lieferdienste haben genau solch ein Verhalten verdient, im Prinzip. Wenn sie etwas von meinem Essen naschen, haben sie auch ehrlich gesagt deswegen, also bei jeder dritter Bestellung darf man also quasi asozial sein und kein Trinkgeld geben. Ja, einfach nur, damit es statistisch korrekt bleibt, einfach. Weil es ist statistisches Yin und Yang im Prinzip. Ja, gut. Um Prozentzahlen, da geht es bei mir auch in meiner Geschichte, aber definitiv eher hochprozentig. Achtung, Achtung, das war gerade mit Sicherheit die allerschlechteste Überleitung in der Geschichte von der Menschheit. Sehr gut. Es geht nämlich um Hochprozentiges. Und was man alles so Schlechtes so machen kann, wenn man, irgendwie habe ich das Gefühl, dass jede zweite Geschichte von uns irgendwas mit Betrunkenen zu tun hat. Also Leute, weiter saufen, dann können wir auch hier im Podcast darüber reden. Das stimmt. Wir sind in Hessen. Im hessischen Funkstadt. Wo ist Hessen? Wo ist Hessen? Das ist in der Mitte Süden Deutschland. Mitte Süden Deutschland, Alter. Mitte Süden, ja, Mitte Süden. So, okay. Warte, so wo, über ist, Bayern. Wo ist Bayern? So Bayern unten, ganz unten rechts. Bayern ist ganz unten rechts. Genau, ganz unten rechts, auch auf der Karte. Wollen wir nicht irgendwie als Morgenmoderatoren oder sowas anfangen? Mach mal lieber schnell weiter. Ja, mach mal lieber schnell weiter. Nee, wir sind in Hessen. Und da gab es einen Autounfall. Und zwar hat nämlich ein Betrunkener. Breaking News. Ja, genau. Autounfall in Hessen. Jemand anderem die Vorfahrt genommen. Und was ist passiert? Eigentlich wurde es da schon beschrieben, aber der Typ, der betrunken war, der hat einfach mal der Polizei die Vorfahrt genommen und dadurch gab es einen Autounfall. Und dann die Polizisten sind dann ausgestiegen, haben gedacht so, ja scheiße, was ist denn hier los, ne? Und dann haben sie gemerkt, dass der Typ halt ziemlich durch war. Dann einmal schnell das Alkoholkontrollgerät rangeholt und dann haben sie es mal gemessen und der gute Herr, der 50-Jährige, der kam auf 4,6 Promille im Alkohol im Blut. Wow, wow, wow. 4,6. Da musst du Alkoholiker für sein, damit du überhaupt so viel Promille intus haben kannst, ohne ausgenockt zu sein, weißt du? Ey, 4,6. Also ich weiß wohl von Freunden von mir, jeder hat annähernd, sag ich mal, mindestens eine Krankenhaus- oder Krankenwagengeschichte, wo man so ein bisschen intoxicated dann da drin saß. Ja. Bei mir war es ein Freund von mir und die hatten damals 2,1 Promille bei ihm gemessen und der war halt wirklich weg. Da war wirklich nichts mehr bei ihm los. Also der hat, also der Typ dann hier aus Hessen, der hatte halt mindestens das Doppelte einfach dann da drin und ist noch Auto gefahren. Also der konnte noch, also sehen, zumindest also die Augen offen halten. Aber das ist auch, du meinst gerade Polizeikontrolle, die haben ihr Kontrollgerät rausgeholt. Also so, nee, das ist ja so gewesen. Also der Typ hat der Polizei die Vorfahrt genommen und dadurch ist ein Unfall entstanden. Ja, genau, aber ich meine, so, und dann sind die ausgestiegen und dann haben sie natürlich den Alkoholgehalt, haben sie dann gemessen oder was? Also mit so einem hier rein. Mit so einem Blasgerät, ja. Genau, weil es gibt ja auch sowas wie, hey, sag mal das ABC rückwärts auf oder sowas, ne? Um zu gucken. Aber das könnte ich nicht mal nüchtern. Exakt, das ist das Ding. Das könnte ich auch nie im Leben, könnte ich das nüchtern. Hier, probier mal. Mach mal. ZY. Guck, nee. Und da würde ich schon scheitern. Ich bin mir gerade auch nicht sicher, dass mal googeln. ZYXWVUTSR QO. Nee, OQ. Warte mal. Fuck. Warte. Warte. Ich muss das erstmal so. Oh Gott, das ist ja auch echt direkt einfach irgendwelche. Also, wenn ich einfach nur ABC google, halt einfach Sachen für Kinder, also für Kleinkinder, so. Oh Gott, auf dem Niveau bin ich. Okay, also probier's nochmal. Ich kontrolliere. Aber nicht schummeln. ZY XWVUTSR. So, das hatte ich gerade schon. Und jetzt QR QONN. Falsch. So. Ah. Kommen Sie mal mit. Kommen Sie mit auf die Kontrolle. Nein, ganz ehrlich. Sie halten jetzt die Schnauze. So. Sie gehen jetzt mal da schön ans Fahrzeug. Los, Dieter, fessel ihn. Dieter holt sein Seil heraus und fesselt Thorsten. A, B, C. Hose das runter. Deutsche Alphabet. Hose runter. Schon wieder. Okay. Ja, Coupé. Das P habe ich vergessen. Fuck, es war halt einfach falsch rum, ne? Naja. Oder auch irgendwie gerade irgendeine Linie entlang laufen oder sowas. Ja, das wirst du doch wohl noch schaffen. Nee. Nicht, wenn ich Auto gefahren bin, Alter. Weißt du, wie auf Adrenalin ich wäre, wenn ich Auto fahre? Du hast doch nicht mal einen Führerschein. Exakt, deswegen. Oh mein Gott, wir fahren auf die Wand zu. Steigen Sie aus, versuchen Sie eine gerade Linie lang zu laufen. Schafft man halt einfach nicht mehr. Oh Gott, ey. Hast du noch posttraumatisches Stresssyndrom von deiner Probefahrt mit deinem Bruder? Nicht nur ich. Meine Freundin saß ja auch drin. Ach du Scheiße, ja. Hast du noch mehr Leute mit reingezogen in den Quatsch? Ja, ich habe sie kurz vorher noch geschwängert, damit es einfach noch spannender wird. Entschuldigung, ich musste gerade einmal kurz zum Schlucken. Ja, also. Gut, War eine kurze Geschichte. War eine kurze, aber funny Story. Hey, Alkoholleichen gehen immer, sag ich. 4,6 Promille. 4,6. Krass. Ja. Gibt's noch was bei dir? Thorstens Abischnitt. Ja, es gibt noch tatsächlich was. Ist überhaupt nicht in Hessen. Es ist relativ weit weg von Hessen aus. Wir müssen fliegen. Es tut mir leid. I don't give a fuck. Oh, hast du gelesen, dass Greta Thunberg, ne? Die wurde eingeladen zum Weltklimagipfel, heißt es, glaube ich. Und sie fliegt dahin nicht hin, sondern sie fährt mit einer Fähre. 2 Wochen lang oder sowas. Mit so einem Segelboot, muss man auch sagen. Die Fähre ist mit einem Segelboot. Stimmt, Fähre wäre auch. Fähre. Mit der Fähre von der Weser. So ein kleines Kreuzfahrtschiff. Ja, krass. Ja, aber okay, mit dem Segel. Ja, das ist schon. Aber zwei. Also, das ist schon heftig. Das ist schon krass. Na gut. Respekt. Auf jeden Fall müssen wir jetzt auch. Okay, fahren wir auch mit der Fähre rüber nach Japan. Das wird Japan. Richtig crazy. Ich mach's kurz und schmerzlos. Ein Typ um die 40, der steht auf seine Mitarbeiterin. So, ist schon mal heikle Situation, ne? Wer weiß, was jetzt alles passiert. Er macht ganz crazy Sachen. Er bricht bei der Mitarbeiterin ein. Die ist auch 10 Jahre jünger, auch aber irgendwas um die 40. Er durchstöbert alles und dann vermischt er ihre Gesichtscreme mit seiner Pisse. Ja, das ist ganz schön widerlich, dachte ich mir, als ich es gesehen habe. Also, ist dann bei ihr zu Hause eingestiegen oder irgendwie am Arbeitsplatz? Nee, bei ihr zu Hause, mehrere Male. Er hat irgendwie Tens of Times, hieß es im Artikel, ist er eingebrochen. Keine Ahnung, ob er jedes Mal Pisse in ihre Gesichtscreme gemischt hat, aber er hat's getan. Oh, wie creepy. Ja, genau. In einem Artikel steht, ich lese es einfach jetzt mal vor. I tried to convince myself that the victim belonged to me by having her put something that came from me into her body. Ach du Scheiße. Aber irgendwie dumm, weil Gesichtscreme ist doch nicht in ihrem Körper, oder? Boah, das zieht ein. Ja, aber es zieht ein. Ah, es zieht ja. ein. Aber zieht Pisse ein? Also, sagen wir so, wenn sie die Make-up-Schachtel aufmacht, und das hat sie ja, wenn er mehrere Male drin war, und ich gehe jetzt davon aus, dass es nicht das erste Mal ist, dass er den Quatsch gemacht hat, wenn sie die Make-up-Dingsums öffnet und dann merkt, dass es halt, dass da so eine Pfütze Pisse drin ist. Naja, du kannst es schon gut mischen. Also, so ist es nicht, oder? Also, du kannst es schon. Ja, also ich sage mal, das zieht auf jeden Fall ein. Ich meine. Ich meine, das ist wie Feuchtigkeitscreme. Aber so. Wäre vielleicht für eine Folge Mythbusters was. Ja, oder ich meine, wir können uns ja alle mal so ein bisschen einfach anpinkeln, so ein bisschen am Oberschenkel und dann einfach mal eine Stunde warten und gucken, was damit passiert. Ey, ich habe, die Katzen haben aufs Bett gepisst bei mir, was auch nicht so cool war. Ist eine ähnlich assige Situation. Es hat wohl, also ich war nicht da, als das passiert ist, wohl auch nicht nur Pisse, sondern alles drum und dran. Und meine Freundin hat das sauber gemacht. Mehrmals in der Waschmaschine. Du musst die Matratze wechseln. Genau, ja, die ganze Matratze wurde gereinigt. Aber es stinkt immer noch nach Pisse. Es ist immer noch ein Pissegeruch da. Den kriegst du einfach nicht mal raus. Das heißt, diese Japanerin muss für den Rest ihres Lebens mit einem Pissegesicht rumlaufen. Mit so einem Pisseduft in ihrem Gesicht. Doch, das geht nicht mehr raus. Einmal, wenn die Pisse einmal drin ist, dann geht sie nicht mehr raus, Thorsten. Das kriegst du nicht mehr weg. Boah. Nee, also Katzenurin ist noch ein bisschen extremer als Menschenurin. Das ist wirklich. Japanerurin. Ja, das wissen wir nicht. Vielleicht ist Japanerurin also auch so ein bisschen wie Katzenurin. Dass ja, also genau, ein bisschen deswegen. Krasser ist. Man weiß es nicht genau. Nee, aber echt, das ist auch so ein Grund, warum ich keinen Bock auf und vor allem keinen Bock auf Katzen habe. Keinen Bock auf Tiere, aber vor allem keinen Bock auf Katzen. Das ist einfach dieses, Scheiße, du musst die wirklich zwei Jahre und ein Jahr lang wirklich erziehen und hast sie nicht gesehen, bis sie dann halbwegs auf dich hören und dann geben die immer noch. Also erstmal hören die geben einen Scheiß auf irgendwas, auf gar nichts. So. Also die hören natürlich nicht auf dich, aber die sind stubenrein meistens. Was halt eigentlich ganz gut ist. Also du musst halt nicht mit denen rausgehen, weißt du? Das ist dieses Prinzip von, ich habe keinen Bock, irgendwas zu machen, deswegen hole ich mir Katzen, weil dann hast du halt wirklich den Minimalaufwand nur. Ey, ich vielleicht ist das auch eine sehr dumme Idee von mir und auch ein ganz doofer Gedanke, aber wenn ich nichts machen will, dann hole ich mir überhaupt gar keine Tiere. Ja, ich hab mir die auch nicht geholt, meine Freundin hat sie ja geholt. Alpha! Gott, halt die Schnauze. Oh, Scheiße. Boah, ich hasse mich. Ich hasse mich selber dafür. Warte, ganz kurz, ja. Im Artikel stand übrigens auch noch drin, das war noch so ein bisschen so Hintergrundwissen, dass so Sachen anscheinend öfters passieren, also jetzt nicht genau das, aber halt irgendwelche verrückten Mitarbeiter irgendeinen Scheiß machen, um ihre Liebe zu gestehen. Und war wohl im April in Japan gab es einen Typ, der seiner Mitarbeiterin versuchen wollte, das Herz zu gewinnen, indem er Pornoheftchen in ihr Fahrradkorb gelegt hat. Oh, wie süß. Ja. Und krass. Und wann haben sie geheiratet jetzt? Letztens so noch? Oder? Vermutlich gar nicht. Also, ich weiß nicht. Wie kommt man auf so dumme Ideen? Was sind das alles für Incels? Das sind meine Pornoheftchen. Guck all meine Pornoheftchen. Ja, aber ich meine, ist es in Japan irgendwie so, dass es Männer-Frauen-Verhältnis von 1 zu 9000 gibt, oder? Ich weiß nicht. Ich habe wirklich, also Japan ist einfach so weit weg aus meiner Lebensrealität. Aber da würde ich unbedingt, ich möchte wirklich gerne mal nach Japan hin. Warum? Willst du diese Pornoheftchen? Einfach von der Kultur, ja, weil ich die Pornoheftchen zum einen lesen möchte und zum anderen finde ich die Kultur einfach mega interessant und die Architektur offensichtlich. Und so. Ja, nicht die Kultur. Die verrückte Japanese Dating Culture, ja. Ja, auf jeden Fall. Auch bald trending in deinem Pornhub-Browser. Oh, Alter, das war der perfekte Callback, um Schluss zu machen mit der Rubrik eigentlich. Ja, ich glaube auch, wir machen, glaube ich, eine kurze Pause eben. Oh, eine Pause, ja, stimmt. Ich schwitze ohne Scheiß wie ein Schwein. Ich weiß gar nicht, wieso. Ja, wir gehen diesem Problem, wir gehen dem Ganzen auf den Grunde. Ich weiß, ich brauche Pause, Ausschluss, okay. Ist Cut. Ich kann ihn nicht mehr überleiten wie so ein scheiß Radiomoderator. Machen wir kurz Pause und dann geht's gleich weiter. Wir spielen einen Song von. Nein, wir spielen keinen Song, wir spielen irgendwas Asi-TV-mäßiges. Asi-TV, okay, dann spielen wir einen Song von Psycho Andreas. Asi-TV. Ah, Psycho Andreas, vielleicht. Wer weiß. Nein, wahrscheinlich nicht. Schaut mal, was es jetzt gibt. Jetzt kommt Werbung. Ich werde euch helfen, auch nach oben zu kommen. Ich habe überlegt, ziehst du dich zurück, machst du ein bisschen Familie, aber ihr seid auch meine Familie. Ihr seid auch meine Familie. Und jeder da draußen hat das Zeug zum Genie, zum Star und zum Übermensch. Und dieses Potenzial musst du entdecken, fördern, das Feuer entfachen. Und ich stehe an deiner Seite, Alpha. Wenn du einmal Alpha bist, dann stehe ich hinter dir, bis zum Tode. Und mein ganzes Team auch. Und alle anderen Alphas auch. Und das ist kein Hexenwerk. Kapitel 2: Thorstens Fetisch-Fanclub. Also, Jona, ich habe da mal so eine kleine Frage. Ja, ne? Schieß los. Und die Frage ist für einen Freund, ja? Natürlich. Du musst dir vorstellen, ja, du hast eine Freundin. So, und du hast aber nicht nur eine Freundin, sondern du hast vor allem auch einen Fetisch. Und der Fetisch, das ist eigentlich scheißegal, was es ist. Aber es ist kein normaler Fetisch von wegen, ich stehe auf Füße oder ich mag es vielleicht manchmal ausgepeitscht zu werden, sondern so richtig so krass. So normal und Fetisch in einem Satz ist auch irgendwie so ein bisschen ein Widerspruch irgendwie, ne? Aber okay. Ja, schon, aber wir akzeptieren ja hier alles, ne? Ja, aber es stimmt. Gibt ja Fetische, die sind ein bisschen fetischer als andere Fetische. Fetischist. Ja. Halt. Das stimmt. Das ist jetzt nicht irgendwie, ich fülle meine Badewanne mit Hack und reib mich ein und komme dann irgendwann so Domian-Style-mäßig. Ja, zusammen. Also nehmen wir einfach mal stumpf dieses Hack-Beispiel. Ja. Vielleicht hat man, wenn man ich das baue dann mir macht, meine Hackfrau. Noch, vielleicht hat man, wenn man sowas macht, auch vielleicht noch so eine Pferdemaske auf. Nur mal so. Oh. Einfach so in den Raum gestellt. Okay. Und das ist wirklich so, wirklich eine ganz tiefe sexueller Trieb, den du hast. Und du möchtest diese Fantasie auf jeden Fall auch ausleben. Jetzt ist nur die Frage, wie bringt man dann das seiner Freundin bei? Und vor allem, wann gibt man das seinem Partner Bescheid? Also wann sagst du deinem Partner, ey, komm mal, da können wir uns mal eben kurz hier hinsetzen, ich hab dir da was zu erzählen. Es gibt da dieses Verlangen, was ich wenn habe. Wenn das Amazon-Paket mit der Pferdemaske ankommt, dann sagst du, los, Sarah, komm mal her, jetzt hier mal gemeinsam was auspacken. So, wunder dich nicht um die Kamera, das gehört dazu. Mach mal auf, hier hast du ein Messer. Kümmere dich nicht um, nein, das Hack da hinten in der Ecke, das erzähl ich dir gleich, warum das gehört. Wo kommt das denn her? Das ist alles, das muss genauso. Das siehst du gleich, das wird sich gleich alles für dich ergeben. Oder auch nicht. Oder auch nicht, aber mir egal, wir machen es trotzdem. Genau. Nee, aber jetzt mal ganz ehrlich, also wann sagst du deinem Partner oder wann ist in der Beziehung oder in der noch nicht konformen Beziehung der Zeitpunkt, wenn du deinem Partner von deinen sexuellen, also geheimen, also tiefen, vielleicht auch in der Öffentlichkeit oder Gesellschaft nicht akzeptierten Sexualtrieben erzählst? Das ist ganz, ganz schwierig. Das ist so eine Einzelfallgeschichte, ne? Also jetzt erstmal ganz generell, reden wir jetzt wirklich über einen Freund oder reden wir über dich? Wir reden einfach. Hier, komm, Hose runter. Jetzt sag mal. Schon wieder, ich musste vorhin schon. Ist egal. Reden wir jetzt über dich oder wirklich über einen Freund? Also, das nennen wir den Freund, nennen wir ihn jetzt einfach mal Thorsten. Gott, du bist so ein dummes. Gott, ich habe dich noch nie so oft beleidigt in dieser Podcast-Folge. Nee, es geht darum, wir waren, letzte Woche war ich auf dem Geburtstag bei Adina. Schöne Grüße, Adina, und nochmal alles Gute nachträglich. Hey, Alina. Und dann saßen wir in der Gruppe, Adina, nicht Alina, habe ich so, Alina gesagt. Hey, oh. Alina. Adina. Auf jeden Fall saßen wir dann in der Gruppe und dann sind wir dann irgendwie auf das Thema so Kings und Fetische und sowas gekommen und dann hatte ich so die Frage gestellt, ja, aber was ist jetzt mal, also wir haben uns jetzt alle drüber lustig gemacht, aber wann erzählst du deinem Partner wirklich von deinen ganz tiefen Bedürfnissen? Und dann habe ich mir gedacht, also nach 3 Jahren Beziehung ist es definitiv zu spät. Da kannst du jetzt nicht irgendwie. Das stimmt, hinkommen. Das ist so, hey, du hast mich einfach die letzten 3 Jahre komplett angelogen, was das Sexleben angeht, ne? Genau. So. Aber beim ersten Date ist es halt auch immer so eine Risikosache. Also. Aber ich finde dann schon, also einfach direkt die Karten auf den Tisch legen. Damit die Leute auch wissen, wo sie sind, weißt du? Woran sie sind. Das ist so wie wenn du, keine Ahnung, du bist 40 und du suchst jetzt eigentlich gerade ganz dringend jemanden, mit dem du ein Kind zeugen kannst. Und da sagst du natürlich auch schon direkt beim ersten Date, ey, so, du weißt übrigens, oder nur damit du es weißt, ich will Kinder haben. Und zwar auch recht zügig, so. Weil, ey, die Zeit wird knapp. So, und dann setzt du alles straight. So, damit jeder weiß, woran er ist. Also das ist jetzt so ein anschauliches Beispiel, woran man es erkennen könnte, dass das vielleicht bei Fetischen auch so sein sollte. Ja, das finde ich gut. Ich weiß nicht, aber Es ist schon, oder? Ja, auf der anderen Seite. Kommt drauf an, wie wichtig dir dieser Fetisch ist und was es für ein Fetisch ist. Ja, vielleicht denkst du halt erst so, ja, ich kann darauf verzichten, aber merkst dann vielleicht innerhalb der ersten 2, 3, 4 Wochen, dass es vielleicht doch nicht so ist. Also ich persönlich, wir haben uns dann in der Gruppe haben wir uns so ein bisschen drauf geeinigt, dass es, dass man es auf spätestens, aller spätestens preisgeben sollte, wenn man so kurz bevor es ernst wird, sag ich mal. So vielleicht so nach 2 Monaten, 3 Monaten, wenn es so also zwischen kommt, Date und Boyfriend, Girlfriend ist. Es kommt halt wirklich auf den Fetisch an. So. Mhm. Also wenn du, keine Ahnung, wenn du jetzt Charles Manson bist und sagst, hey, ich habe da diesen Fetisch, ich hab Bock, eine Hippie-Kommune zu gründen und Sharon Tate umzubringen, dann ist es vielleicht ein bisschen zu viel fürs erste Date, weißt du? Ja, ich bin der Thorsten und ich komme direkt mit raus. Ich mag es einfach, in Make-up von Frauen zu pinkeln. Oh, Callback! Ja, das schon so ein bisschen. Aber, ja, ich weiß nicht, aber du kannst ja auch immer, es gibt ja immer auch die Angst, dass du dann quasi, wenn du eine Person, sag ich mal, du hast dann oft mit der geschrieben und so und dann beim ersten und zweiten Treffen merkst du, da ist vielleicht noch mehr drin, aber du möchtest sie quasi nicht verlieren. Du möchtest sie nicht verängstigen. Na gut, warte mal, andere Frage. Wann hast du deiner Freundin gebeichtet, dass du jetzt einen eigenen Podcast mit einem anderen weißen Kerl hast? Direkt. Direkt, okay. Dann raus mit deinen Fetischen. Dann hoch raus ist dann, wenn du dich getraut hast, das zu sagen und das preiszugeben, dann kannst du alles sagen. Ich habe ihr aber verschwiegen, dass du rote Haare hast. Oh, wow, wow, wow. Ey, ganz unscheiß, Rothaarige haben echt schwer im Leben. Also muss ich mal sagen. Das ist immer, keine Ahnung, das ist wirklich, ey, man erfährt viel Diskriminierung. Wollen wir das jetzt wirklich hier so stehen lassen? Naja, es ist so, aber ich habe auch schon meine ganzen traurigen Redhead-Stories hier erzählt in diesem Podcast. Das kann ich jetzt nicht nochmal machen. Es gibt ja auch unzählige, ja. Also, was ich auch noch gedacht habe, ich hatte das auch mit meiner Freundin besprochen, also die gleiche Diskussion, die wir jetzt auch hatten. Und dann meinte sie, was natürlich mega schlau ist, du suchst dir natürlich auch immer Leute, sag ich mal so, aus deinem Milieu aus. Wenn du generell schon auf so Swinger-Partys und Hackfleisch, Pferdemasken-Fick stehst, dann wirst du dementsprechend auch vorher, sag ich mal, in so einer Gesellschaft, höchstwahrscheinlich in so einer gesellschaftlichen Gruppe irgendwie verkehrt haben. Oder Weiß ich nicht. Gegensätze ziehen sich an. Das gibt's ja auch das Sprichwort. Und nur weil ich jetzt keine Ahnung, nur weil ich auf Analsex stehe, keine Ahnung. Ja, aber das ist jetzt ja kein krasser Fetisch. Ja, gut, aber sagen wir einfach mal so, nur damit ich gerade irgendwas sagen kann, nur weil ich auf Analsex stehe, heißt es nicht, dass ich jedes Wochenende in den Analsex-Club gehe und mit Leuten dort rede. Weißt du, also das ist halt Quatsch. Nee, ich dachte jetzt eher an so Gothic-Festivals oder sowas. Da laufen die Leute ja auch immer quasi so schwarz, Leder, mega krass geschminkt und sowas rum und die formen ja auch eigene Communities, in denen du dann ja auch dann selber abhängst, auch wenn du vielleicht noch einen anderen Freundeskreis hast, aber auch da. So wie bei Fairies zum Beispiel, diese Leute, die sich als irgendwie Tiere verkleiden, so das ist ja auch schon sehr speziell, wobei das ist ja auch schon mittlerweile eine recht große Community, ne, also. Mhm. Aber das stimmt. Ja, genau, dass du dann da quasi so ein bisschen so rumscheust und dann da quasi dein Glück suchst, weil dann bist du auf jeden Fall offen und sagst du ja, ey, ich bin immer gerne der Tiger in der Beziehung, wenn du dir Esel sein möchtest. Das stimmt, ja, das kommt ganz drauf an, wie wichtig dir dieser Fetisch ist, ja. Das ist richtig. Andere Sache, MSN. Sagt ihr vielleicht noch was, ne? Der Messenger? Der Messenger, genau. Früher war es ein Messenger. Habe ich früher auch noch benutzt, tatsächlich. So alt bin ich schon. War sowas wie Skype oder ICQ und sowas, ne? Weißt du, wie froh ich war, als ich entdeckt habe, dass man das ausschalten kann, dass das immer automatisch startet? Alter Schwede, das war wahrscheinlich mit einer der besten Tage in meinem Leben, als ich den Knopf entdeckt hatte, nicht beim Start öffnen. War das eigentlich auch so ein Teil, so MSN, ist das auch so wie Skype, dass du, wenn du aufs Kreuz oben rechts klickst, dass es zwar zugeht, aber sich halt nur minimiert und eigentlich trotzdem immer noch da ist und immer noch Rechenpower verbraucht und du auch immer noch angeschrieben werden kannst? Ja, vor allem früher, Alter, wenn du da ein MB benutzt hast oder gebraucht hast, dann war gefühlt der halbe PC einfach besetzt. Ja, genau. Genau, daran erinnere ich mich auch noch. Die Schnauze. Ja, so alt bin ich auch nicht. Tut mir leid, da ist mir was voraus. Auf jeden Fall habe ich jetzt immer noch, ich habe immer noch MSN, aber nicht diesen Live-Instant-Messenger-Software-Ding, sondern ich habe das irgendwie als Startseite bei mir für so Nachrichten und so. Das ist ja jetzt auch so ein Nachrichtenportal wohl geworden. Und da habe ich eine Anzeige gelesen von einem Nachrichtenmagazin, wo stand Lebensgefahr durch Nasenhaarzupfen. What? Und ich, ja genau, das habe ich habe es gelesen und ich dachte so, Bullshit, so weißt du, was für eine dumme Scheiße. Halt einen von diesen unzähligen Anzeigen, die man halt bekommt, wo man das liest und sich denkt, wow, alles klar, wer fällt auf so einen Kack rein, einfach irgendeine dumme Clickbait-Überschrift, die halt irgendwie, keine Ahnung, einfach scheiße ist so. Und dann bei dir hat es funktioniert. Nee, ich habe draufgeklickt, weil es halt Clickbait ist, so. Und dann habe ich es gelesen, dann habe ich mir gedacht, wow, krass, das ist kein Bullshit. Das ist einfach, also die haben mich tatsächlich im Artikel dann davon überzeugt, dass es tatsächlich lebensgefährlich sein könnte, Nasenhaare zu Wenn man sich zupfen. Mit einer Pistole die Nasenhaare zieht. Nee, einfach weil du, guck mal, du ziehst dir, mit, sagen wir mal, mit einer Pinzette, ziehst du dir die Nasenhaare raus. Und Nasenhaare, die haben ja tatsächlich auch einen Sinn. Die sind ja nicht einfach so da. Das ist nicht wie Genen zum Beispiel, wo man bis heute nicht weiß, okay, was soll der Scheiß eigentlich? So, warum gehen wir? Keine Ahnung, wieso, wir wissen wann. Gähnen oder gehen? Gähnen. Ah, okay, gut, alles klar. Weil gehen würde ich jetzt sagen, gehen könnte man auch komplett begründen. Überbewertet, aber können wir gleich drüber reden. Aber Nasenhaare, da wissen wir, okay, das hat eine Funktion. Also die Nasenhaare, die sollen ja Partikel und Staub und Bakterien davon abhalten, dass du die einatmest, dass die in dein System reinkommen. Das heißt, wenn die Nasenhaare weg sind, ist schon mal schwieriger, ist schon mal gefährlicher. Und dann, ganz, ganz großes Problem, wenn du es mit einer Pinzette einfach rausreißt, dann entstehen da kleine Wunden. Und das ist natürlich auch für Bakterien natürlich ideal, um dann direkt in deinen Blutkreislauf reinzukommen und dich potenziell zu vergiften und zu töten. Insofern ist es lebensgefährlich, deine Nasenhaare zu zupfen. Ich wollte gerade sagen, also diesen Schritt nochmal zu gehen, dass es dann lebensgefährlich ist. Naja, also doch potenziell, sagen wir, du bist 80 Jahre alt. Und okay, deine Nasenhaare nehmen einfach langsam überhand. Da müsste aber wahrscheinlich jede Überschrift dann quasi auf der Seite lauten, Autofahren ist lebensgefährlich. Nee, gut, Trinken ist lebensgefährlich. Hey, aber wir wissen alle, Autofahren ist lebensgefährlich. Und ja, wir wissen auch alle, Trinken ist lebensgefährlich. Aber wer hat sich schon mal, also da passt du ja auch auf. Du passt auf beim Autofahren, dass du auf jeden Fall dieses Lebensgefährliche versuchst zu vermeiden. So, und beim Trinken. Ich weiß, du bist ein bisschen vorgestraft. Aber jetzt mal rein statistisch gesehen. Wie viele Leute sind schon bei einem Autounfall ums Leben gekommen? Und wie viele Leute bei dem Versuch oder Suizid durch Nasenhaarentfernung? Es ist vom, also, ne, wenn ihr Probleme habt, seid dann sofort. Da so Kummer, meldet euch, sprecht mit Verwandten, sprecht mit euren Eltern, sprecht mit eurem Bruder, mit irgendeiner vertrauten Person. Aber. Packst du ein Stück Wachs rein in deine Nase, ziehst dran, zack, okay, es ist soweit. Jetzt heißt es warten. So. Oh, das auch. Ja, gut, aber das Ding ist ja auch, wir haben natürlich keine offiziellen Statistiken. Also weißt du was? Wir wissen nicht, wie viele Leute tatsächlich schon gestorben sind, weil sie ihre Nasenhaare gezupft haben. Wir wissen es einfach nicht. Falls ihr vielleicht Ökotrophologie studiert oder Biochemie oder vielleicht Mediziner werden wollt, das ist ein Thema für eine Bachelorarbeit oder eine Masterarbeit oder vielleicht sogar Doktor. Und als nächstes wartet der Nobelpreis. Also quantitative Studie. Ich wäre dabei. Ich würde mich als Proband zur Verfügung stellen. Das ist aber auch sehr risikoreich, ne? So eine Nasenhaarzieh-Studie. Ich ziehe mir die manchmal einfach so raus, just for fun. Echt? Einfach so mit den Händen? Einfach mit den Händen. Ich mach's jetzt gerade. Schaffst du das? Ich mach's eher. Achtung. Ah, fuck. Oh Gott. Okay, schmerzt, aber es geht. Nicht mit der echt wirklich so, ich rutsch da immer ab. Nee, es geht tatsächlich. Oder hast du vielleicht so Pinzettenfinger? Ich so ganz, halt ganz sehr kleine Finger. Drauf, ne? Ich glaube, meine Nasenhaare sind auch nicht so krass verwurzelt. Aber es geht tatsächlich, es funktioniert. Ich habe mehrere. Hast du generell viele Haare auf deinem Körper oder eher nicht? Eher weniger, würde ich sagen. Ja, dann, weil ich bin nämlich gefühlt ein Bär. Und ja, das stimmt. Ja. Aber ist auch schon kuschelig. Im Winter ist es immer sehr gut, ja? Ja. So. Und dann sind wahrscheinlich deine Nasenhaare auch gar nicht mal so ausgeprägt. Weil wenn ich nämlich jetzt zu der Pinzette hier hingehe und mir dann eine rausziehe, dann ist das Nasenhaar fast genauso lang wie die Wurzel. Aber ist das so, also musst du das irgendwie rasieren oder sowas? Weil bei mir, ich bin noch komplett in meiner Jugend und an diesem Punkt, wo ich tatsächlich einfach nur meine Barthaare rasieren muss, vielleicht hin und wieder auch im Intimbereich. So alle 5 Wochen rasiere ich mir mal eine Seite im Gesicht. Ja. So, und dann halt, wenn man will, noch irgendwie die Achseln oder sowas, halt so die klassischen Stellen. Aber es ist jetzt noch nicht so, dass ich irgendwie meine Nasenhaare oder meine Ohrenhaare oder sowas rasieren muss. Weißt du, ist das bei dir schon so? Nee, das muss ich nicht. Also ich hatte mal vielleicht so 2, 3 Haare, die ein bisschen länger waren, aber ich muss jetzt nicht hier regelmäßig hingehen und mir dann, keine Ahnung, so diese Bohrköpfe holen zum Nasenrasieren. Was ist eigentlich mit Brustbehaarung? Rasiert man die ab? Das macht man je nachdem, wie es der Freundin gefällt, okay. Habe ich herausgehört. Alles klar, weil ich habe die letztens abrasiert, weil ich dachte, das sieht einfach dumm aus irgendwie bei mir. Und jetzt, wenn das so nachwächst, dann ist es halt super stoppelig irgendwie auf der Brust. Naja, genau. Der Beauty-Podcast, hey. Gott. Und Scheiß, ey. Das ist. Aber ey, ganz ehrlich, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr die Nasenhaare abrasieren sollt oder nicht, holt euch einfach eine Freundin, die einen Kopf kleiner ist als ihr, die muss dann nämlich immer hochgucken und die sagt euch dann Bescheid, wenn die Nasenhaare zu lang sind. Gut, das stimmt, das ist clever. Ja. Ja. Schöne Grüße auch rausgehen an meine Freundin. Ich schwitze gerade so krass, das sieht, glaube ich, aus, als würde ich aus der Dusche kommen gerade. Oh Gott. Ja. Ich gucke auch gerade mal hier auf unseren Wecker, unseren Performance-Wecker, unseren Alpha-Wecker. Und ich glaube, die Stunde Null hat angefangen. Wir müssen, glaube ich, abgeben in die Abmoderation. Ich möchte noch ganz kurz was dazu sagen, weil wir gerade bei dem Thema Nasenhaare ziehen sind und sowas. Was bei mir tatsächlich so ein bisschen, wenn ich gerade drüber nachdenke, ich mache es jetzt nicht jeden Tag. Leute, chillt mal da draußen, hört auf. Ey, Finger weg von eurem Block. Ich ziehe jetzt nicht die ganze Zeit Nasenhaare raus, ne? Aber es hat schon so ein bisschen was von so einer Neurose irgendwie, nennt man das so? Weißt du, wenn du so Sachen einfach so unbewusst machst und eigentlich willst du es gar nicht. So, fuck auf meine Nasenhaare, ich scheiße auf die. Ist mir komplett egal, aber eigentlich will ich die jetzt auch nicht die ganze Zeit rausziehen. Aber man macht es halt manchmal so, keine Ahnung. Ja. Und ich habe das auch mit meinen Fingerkuppen, dass ich die anknabber. Weißt du? Das ist richtig eklig. Echt? Findest du es so krass? Alter, an den Fingern knabbern ist das Dümmste, was du machen kannst. An den Fingerkuppen. Was ist denn jetzt die Fingerkuppe? Ist das quasi das Ende vom Fingernagel der Anfang? Das Ende der Wurst. Das Ende des Fingers. Ja, also du das ist nicht der Finger, nicht der Fingernagel. Die Fingerkuppe. Okay, Google. Was ist die guck dir mal deinen Finger an. So, und dann hast du da deinen Fingernagel. Und dann, wenn du ein bisschen weiter gehst, hast du dann natürlich noch. Warte, ich muss schnell wieder wegmachen. Ah, ich hatte gerade nach Fingerkuppe gegoogelt und da waren so verschimmelte. Oh nein, fuck, jetzt komm ich. Ich google lieber nach Fingerfood. Okay, also ich guck meine Hand an und dann. Ja, und dann hast du da oben deinen Fingernägel und wenn du noch ein bisschen weiter gehst, hast du natürlich noch ein bisschen Haut. So einfach den. Ja, und das knabber ich manchmal ab. Das knabberst du ab? Ich weiß nicht, wieso. Alter, hast du irgendwie kannibalische. Das ist auch gerade der Geständnis-Podcast einfach. Das ist jetzt gerade richtig krass. Aber ey, wenn du damit kommst, dass du mit einer Pferdemaske bekleidet Hackfleisch fixst, dann kann ich auch sagen, dass ich meine Fingerkuppen anknabber. Ja, das mache ich manchmal. Und da habe ich tatsächlich letztens ein Riesenproblem gehabt, weil ich wollte mal wieder auf meiner Ukulele ein bisschen rumdudeln. Und es ging einfach nicht. Weil das tat so krass weh, weil ich einfach keine Fingerkuppen mehr hatte. Ich habe einfach die ganze Zeit auf meine blanke unterste Hautschicht drauf rumgeschmiert. Wie lange machst du das schon? Ukulele spielen? Auf deinen Fingerkuppen rumkauen, Kollege. Wir wollen hier nichts Kulturelles reinbringen. Ich wollte jetzt ein bisschen vom Thema wieder ablenken. Ich weiß noch tatsächlich, dass ich mal beim Arzt war, als Kind, und der meinte, du knabberst aber ganz schön viel an deinen Fingerkuppen dran. Das hört bestimmt bald auf. Das ist bestimmt. Das ist bestimmt nur so eine Jugendphase. So. Ich meine, so wie eine schlechte Sitzhaltung oder sowas. Ich meine, wenn du 500 Jahre alt wirst, dann ist das wirklich eine kurze Phase im Moment. Na gut, das kann sein, ja. Ich hoffe. Aber ich habe es gerade jetzt so 2, 3 Mal probemäßig gemacht. Also, mach mal. Also, und? Was ist der Fun daran? Naja, der Fun ist, warte mal. Oh Gott. Das ist sowas, okay, du hast ein Ziel. Ich will mich durch meinen Körper durchknabbern und ich fange an den Fingerspitzen an. Naja, du hast was. Entdeck auch du den Alpha in dir und knabber dich selbst auf. Das ist das Einzige, was du zu dir führen darfst. Du setzt dir ein Ziel. Du weißt ganz genau, okay, ich hasse diese Fingerkuppe. Weg mit dieser Fingerkuppe. Du weißt, okay, diesen Stück Hautfetzen, den möchte ich dann nicht mehr haben. Und da arbeitest du dann drauf hin und dann irgendwann hast du es geschafft und hast dann so ein Erfolgserlebnis. Und du hast auch noch ein paar Proteine, keine Ahnung. Weiß nicht, aber du hast was geschafft schon mal für den Tag. Das ist wie wenn du morgens aufstehst und erstmal dein Bett machst. Hast du schon mal was geschafft? Hast du das auch in deine App schon eingetragen? Fingerkuppen aufessen oder? Das steht bei mir bei meinem Tinder-Profil. Ey, Jona, ich möchte dir nicht zu nahe treten, ne? Aber Oder nicht? Ach. Nein, ich möchte dich motivieren. Du wärst ein richtig guter Alpha-Coach. Wäre ich das? Ja, das wärst du auf jeden Fall. Und wir müssen aufhören. Ich möchte auch nie wieder etwas von Kollega hören. Wirklich gar nicht mehr. Wir machen jetzt, wir persönlich machen eine kleine Pause. Für euch geht es ganz schnell vorbei und dann gehen wir das gleich noch in die Nachworte, denn Tag ist lang, Geld ist kurz und bis gleich. Oh mein Gott, Alter, scheiß Kollege. Fingerkuppen essen. Alter Schwede. Die letzte Seite. Und da sind wir schon wieder. Ach ja. Der Podcast. Er ist schon gleich wieder vorbei. Wir sind schon. Mhm. Ja. Wo sind wir? Wir sind schon über eine Stunde dabei. Wir haben sicher schon über eine Stunde irgendwie, ja. Auch wenn ich Sachen weg hatte, das passt irgendwie schon. Ich möchte nur ganz kurz zum Schluss noch ein bisschen doch noch war über Kolle, den guten alten, über reden. Kolle. Ja, Kolle, der, ich weiß nicht, also die letzten, ich sag mal, 48 Stunden, das war so ein bisschen intensive Alpha-Recherche bei mir. Und ich weiß noch früher, wo man immer gesagt hat, hier, Kollega, der ist ja nicht nur irgendein Rapper, der hat ja auch Jura studiert und sowas, der ist richtig schlau, ne? Und dann kommt einfach ein Scheiß nach dem anderen, irgendwie hier Holocaust-Affäre. Der hat sein Studium, ich glaube, der hat 3 oder 4 Semester Jura studiert, das war's. Ja. Ja. Also der ist auf jeden Fall nicht abgeschlossen. Also ich weiß nicht ganz genau, wie viele Semester er studiert hat, aber er hat auf jeden Fall definitiv nicht abgeschlossen. Also ne, ich kann mich auch anmelden für Chemie und das dann zwei Semester lang Semestergebühren bezahlen. Aber das macht mich immer noch nicht zum Chemiker. Genau, so, aber das habe ich halt damals, weiß nicht, da hat man das halt so gesagt, dass der auch noch ein bisschen schlauer ist oder sowas, ne? Weil der halt natürlich auch gut rappen kann und auch gute Texte schreiben kann. Also zumindest ganz schlimme Texte teilweise. Naja, aber halt von den Reimen so, also von den Wortspielen und sowas, sind da schon ein paar Sachen dabei, die natürlich sehr lustig sind und cool. Ja. Aber dass der dann auch noch, dann kommt er das mit diesen ganzen Juden-Lines und sowas, die halt einfach komplett dumm sind irgendwie. Oder wo man denkt. Der hat auch so eine Doku veröffentlicht, wo er über den Palästina-Konflikt so ein bisschen berichtet hatte, was auch völlig verzerrt war. Ja, ganz seltsam, ganz skurril. Aber halt, wo du auch noch sagen könntest, okay, du kannst auch schon mal, weiß nicht, in der Comedy kannst du auch Judenwitze machen, so. Das ist jetzt erstmal prinzipiell nichts Schlimmes, ne? Das kommt immer auch auf die Intention an und was meine ich gerade ernst? So, ist es ironisch gemeint oder nicht? So, und da muss man natürlich immer Einzelfall gucken. Aber der Typ hat ja auch offensichtlich einfach keine Ahnung von irgendwas. Also, dass er da dann später noch im KZ war und da gemeint hat, oh ja, ich habe jetzt so viel gelernt. Ja, das hättest du auch schon mal, also du bist 29 oder sowas, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie alt er ist. Aber auch schon ein bisschen älter. Und dann sollte man doch mal von den grundlegendsten Dingen, die man in der Geschichte in der Schule lernt, ein bisschen Ahnung haben. So, ja, das war ein bisschen Armutszeugnis, aber naja. Ja, also wie gesagt, ich habe gerade nachgeguckt, 84 wurde er geboren, also ist jetzt 35. 35, der Gute. Ja, und dann keine Ahnung haben vom Holocaust. Ja, aber weißt du, was bei Kollega passiert ist, was wir eigentlich schon 2-3 Mal angesprochen haben? Aus Ironie wurde ganz schnell ernst. Der hat erst angefangen mit seiner Kunstfigur Kollega und der Boss und nur noch Muskeln und Bitches und hast du nicht gesehen. Und erst hast du so ein bisschen scherzhaft auch rübergebracht, auch wenn man sich ältere Interviews von ihm anguckt, dann merkt man, dass da vielleicht noch so ein bisschen Gehirnfunken drin ist. Aber das ist halt alles völlig weggeblödet, weil er vielleicht mit den falschen Leuten irgendwie hochgekommen ist und weil er auch einfach. Aber ist es wirklich weggeblödet oder ist es halt vielleicht auch einfach die krasseste PR-Aktion ever und eigentlich. Ist er halt super schlau irgendwie und liest abends Foucault und lässt sich ein Wein ein oder sowas, keine Ahnung. So ein bisschen wie Moneyboy. Naja, da weiß man jetzt mittlerweile ja auch nicht. Ist er jetzt auch weggeblödet oder, also früher, klar, war das eine Kunstfigur, aber mittlerweile, ja, ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, wo wir aufhören müssen als Gesellschaft, ist zu sagen, ja, der ist ja nicht so blöd, der hat ja Abitur. Oder der ist ja nicht so blöd, der hat Dings und boah, hast du nicht gesehen, studiert. Hitler hatte auch Abitur, hallo? Das ist das Todesargument. Hitler hatte auch Abitur. Wo führt das hin? Zack, Weltkrieg. Ja, weg mit Abitur. Ich sag's schon länger. Was hatte Hitler eigentlich für einen Abischnitt? Jeder, der den gleichen hat, weiß ich nicht, wo es dann ist. Jeder, der den gleichen hat, Exekution. So weit möchte ich noch nicht gehen. Es gibt vielleicht noch irgendwie so Umerziehungslager. Ja, aber jetzt hier nochmal zum. Wenn man etwas aus der Geschichte gelernt hat. Ja, genau. Also jetzt nochmal hier zum Kollege zurück. Ich habe heute einen wirklich guten Artikel auf weiß.com gelesen, wo sich Journalisten quasi eingeschleust haben in dieses Alpha-Mentoring-Coaching-Bullshit-Scheiße. Das war so ein Artikel zum Lesen, ne? Es war ohne Video? Genau, richtig ohne Video. Dann habe ich heute raufgeklickt und bin ich so durchgescrollt und habe ich mir gedacht, was, kein Video? Ich dachte, ich kann jetzt hier eine Reportage gucken. Da habe ich mir ein bisschen durchgelesen. Der ist ein bisschen länger. Ich würde mal sagen, so 10 bis 15 Minuten Lesezeit ungefähr. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, um generell auch mit diesem ganzen Life-Coach-Bullshit einfach nichts mehr anfangen zu wollen. Ich möchte jetzt den, in Anführungsstrichen, echten Life-Coaches nichts vorhaben. Aber für mich ist das immer so ein, Jesus. So ein Sektentum. Ja, mit dem habe ich auch nicht ganz so viel am Hut. Jesus, aber, der erste Motivationscoach, der es auch noch vor YouTube zu etwas geschafft hat. Der Influencer, ey, richtig krasser Typ. Ja. Nee, aber guckt euch das mal an, auf weiß.com einfach, das ist auch direkt wahrscheinlich auf der Titelseite, echt gut recherchiert und das ist auch so ein Ding, woran man sieht, dass Journalismus doch auf jeden Fall wohl gebraucht ist, vor allem guter Journalismus. Die waren da undercover, ne, oder was? Genau, richtig, die haben sich undercover schon vor 1-2 Monaten in den Quatsch da reingeschleust und Sag mir doch mal eine, du hast ja den Artikel gelesen, sag mir mal eine obskure Sache, die man da vielleicht mit rausnehmen kann. Also, wenn du zu dieser Alpha-Elite, vermeintlichen Alpha-Elite gehörst, so nennen sich die Leute oder Kollegen die Leute, dann hast du ein Anrecht, du zahlst 2000 Euro oder sowas, dann hast du ein Anrecht auf wöchentliche Videocalls mit Kollegen. Einmal in der Woche, da sitzt er sich dann mit 20 oder 30 Leuten zusammen in so einem Live-Discord-Chat und dann kann man ihm Fragen stellen und der redet dann einfach dann los. Und, wie geht's? Gut, ja, sowas, ich bin Kollege der Boss. Nee, also die Leute, die da sind, die kommen halt teilweise wirklich mit, also wirklich ein Problem zu dem hin. Da gab es zum Beispiel ein Beispiel von einem Typen, ich glaube, die haben auch die Namen alle verändert in der Story. Matthias, der hat so ein bisschen, so wie das sich rausgehört hatte, so ein bisschen Schizophrenie. Der hatte immer so Stimmen gehört und der hat dann einfach Kollege gefragt, ob es denn Satan gibt. Und dann hat Kollege dann so angefangen, ja, wir sind hier auf einer Pyramide und wir sind ganz unten und über uns, da kommen dann vielleicht die Geschäftsführer und darüber kommen dann vielleicht die Content Creators und darüber dann vielleicht die Politiker und die werden dann auch gesteuert von der Oberelite und darüber steht Satan. Satan gibt die Befehle. So ungefähr, das ist das Niveau, wo dann in diesen Videochats dann miteinander geredet wurde und öffentlich, die haben dann auch abgeschlossene Facebook-Gruppen. Der meint es ja auch offensichtlich ernst, ne? Also wenn du 2000 Euro dir geben lässt für so einen Videocall, ne? Dann laberst du ja auch nicht irgendwelchen ironischen Bullshit. So, also dann sagst du es ja auch mit vollkommener Überzeugung. Also das ist ja grauenvoll, Alter. Ja, definitiv. Und sowas dann halt die ganze Zeit und auch, dass dann quasi Verschwörungstheorien von ihm gar nicht irgendwie angezweifelt werden oder sonst was. So Klassiker Chemtrails oder auch so angehaucht. Die Zionisten, also Nazisprache für, also das hat er selber nicht gesagt, aber in der Facebook-Gruppe wurde es dann quasi so rumgeredet, dass dann Zionisten auch irgendwie so ein bisschen damit was mit zu tun haben. Also ich glaube, die Nazis haben da immer abfällig dann mit über das Judentum geredet und das vermeintliche, das Judentum die an den Fäden zieht und uns alle irgendwie so ein bisschen beeinflusst. Rothschild, Verschwörungstheorien und sowas, die halt einfach nur oft auch linker Judenhass, ne? Also das ist halt auch so linksextremer Antisemitismus, kann man daran auch ganz gut erkennen. Mhm. Aber ja, das ist traurig. Also wirklich, eigentlich Leute, wo man auch dann so in Videochats dann eigentlich, wo Kollege sagen müsste, zu so einem gewissen Zeitpunkt, wo er dann merkt, dass wirklich Leute mit ernsthaften Problemen zu dem kommen, ja ey, wie wär's, wenn du dir vielleicht mal einen Therapeuten nimmst, so. Aber das, was von ihm dann halt kommt, ist einfach nur so, ist scheißegal, mach den Tag zu deiner Bitch und arbeite hart an dir, ja. So, mach die Bitch zu deinem Tag. Ja, oder sowas, es ist wirklich, also lest es euch mal durch, ich lege es euch wirklich ans Herz und das ist, glaube ich, dann auch schon fast das Schlusswort. Oder möchtest du noch hier irgendwie Grüße an deine Eltern oder so loswerden? Nee, auch noch ein ganz kurzer Tipp, was ich aber ehrlich gesagt mir gar nicht angehört habe, aber was ich auch gesehen habe, wenn wir jetzt bei diesen Kollegah-Dingen jetzt schon sind. Wolfgang M. Schmidt, kennst du den? Der macht so ganz, das ist so ein, ich sag mal, Intellektueller, der halt viel zu Filmen sagt und halt zu allen möglichen, auch popkulturellen Sachen. Und der hat auch ein Video zu Kollegah und diesem ganzen Alphatum gedreht und nimmt das halt so ein bisschen analytisch auseinander. Ich habe es mir noch nicht angeguckt, aber ich habe es vorhin bei Twitter gesehen, was wohl, also kann ich jetzt schon empfehlen, weil ich weiß, dass dieser Wolfgang M. Schmidt ziemlich cooler, sehr ist das, schlauer Typ ist. Wolfgang M. Schmidt mit Doppel-T? Kann sein. Schmidt ja. Junior heißt er bei Twitter. Naja, ah, okay. Könnt ihr vielleicht auch mal, könnt ihr mal gucken. Ja, okay. Ja, ich glaube, dann würde ich sagen, beenden wir das jetzt mit. Ah, genau, stimmt. Oh, ich habe. Weißt du was? Ich freue mich richtig drauf. Ich habe mir mit meiner Freundin Karten für die Lage der Nation hier in Hamburg gekauft. Nein. Am 31. Ja, genau, jetzt genau in einem Monat. Am 31.8. an einem Samstag sind wir bei dem Live-Auftritt von der Lage der Nation hier in Hamburg dann da. In der Aula in Hamburg. Krass. Ja, da musst du ja jetzt mal wieder Nachrichten lesen vorher. Ja, also ein bisschen. Ich hänge auch voll hinterher mit meinen ganzen Polit-Podcast-Sendungen und so weiter und so fort. Bin halt einfach nur am Grinden, nur am Pushen, nur am Alpha sein. Da habe ich gar keine Zeit für so einen Billo-Scheiß. Gut. Ja. Hey, tschüss. Keine Ahnung. Weiß nicht, wie lange läuft jetzt hier? Läuft hier gerade Musik drunter? Bestimmt. Läuft schon ein bisschen länger und deswegen verabschieden wir uns hier. Ist gut gewesen jetzt. Viel Spaß bei der Lage und euch da draußen viel Spaß beim Langeweile-Podcast. Bis nächste Woche. Ciao. Schönes Wochenende.